Ein deutsches Märchen. Der Geizhalsmillionär. Vor langer, langer Zeit lebte in einem kleinen Dorf ein reicher Kaufmann namens Richard. Er hatte Felder und handelte mit Getreide und Gemüse. Sein Geschäft lief so gut, dass er Millionär wurde. Man könnte meinen, dass er ein verschwenderisches, luxuriöses Leben führte. Aber Richard war ein Geizhals und wie. Papa, meine Schuhe sind alle ausgelatscht. Ich brauche neue. Wir haben sie doch erst vor 2 Jahren gekauft. Willst du, dass ich arm werde? Papa, meine Füße wachsen und guck, wie sehr mich diese Schuhe schmerzen. Nur neue Schuhe schmerzen. Was bedeutet, dass du diese nicht genug getragen hast und sie sind noch neu. Jetzt nimm das Geld und kaufe eine Salbe für deine Füße. Die Salbe kostet 1/2 Dukaten. Schuhe kosten 30. Aber Vater... Genug. Jetzt geh schon. Jeder ist hinter meinem Geld her. Das war Richard, der keinen Cent für irgendwas ausgeben würde. Während seine Schatzkammer voller Gold und Perlen und Diamanten war, waren seine Schuhe ausgelatscht, die Kleider seiner Familie wurden zusammengeflickt und er erlaubte ihnen und seinen Dienern nur 2 Mahlzeiten am Tag zu essen. Eines Tages ging Richard auf den Markt und ließ seine Diener je einen Sack voller Getreide tragen. Er würde nie einen Wagen dafür mieten. Da kamen sie an einer Bäckerei vorbei. Der Bäcker hatte gerade einen riesigen, frischen Schokoladenkuchen gebacken. Das köstliche Aroma des Kuchens zog in Richards Nase. Und er fühlte eine solche Sehnsucht wie nie zuvor, diesen wunderschönen Kuchen zu probieren. Du bist zurück? Ja. Was ist denn los? Nichts. Geht's dir nicht gut? Nein. Ich will Kuchen. Frischen, warmen, üppigen Schokoladenkuchen. Klingt köstlich. Warte, ich werde nicht einen, sondern 10 Kuchen für uns und alle unsere Diener und Arbeiter backen. Was? Das habe ich nicht gesagt. Willst du aus mir einen Armen machen? Gut. Lass mich nur einen Kuchen für dich, mich und die Kinder backen. Warum sollten die Kinder Kuchen essen? Ich meine, es wird ihre Zähne verderben. Gut. Gut. Ich werde einen kleinen Kuchen backen, nur für uns beide. Du willst auch Kuchen? Ich glaube es nicht, Richard. Schön. Ich werde einen einzigen Muffin für dich backen. Wird das deinen mächtigen Schatz retten? Backe ihn schnell. Ich sterbe vor Lust auf einen Bissen. Also hatte Richards Frau einen kleinen Schokoladenkuchen gebacken. Oh, er war köstlich und klebrig, warm und frisch und voller Schokolade. Richard nahm einen Bissen nach dem anderen, leckte dann seine Finger und leckte sogar den Teller ab. Aber seiner Frau gab er nicht einen einzigen Krümel ab. Nun geschah es, dass ein vorüberziehender Engel all das gesehen hatte und verärgert darüber war. So ein gesegneter, reicher Mann. Und so geizig, so gemein. Anstatt sein Reichtum mit der Welt zu teilen, lässt er ihn nicht mal seine Familie genießen. Er verdient es, eine Lektion erteilt zu bekommen. Aber eine richtige. So wartete der Engel bis zum nächsten Morgen auf Richard, bis er zur Arbeit ging. Dann nahm er Richards Gestalt an, ging in sein Haus und rief alle Diener. Ihr alle, kommt her! Ja, Sir. Ich traf gerade einen Engel, der mir riet, mein Vermögen mit allen zu teilen. Er sagte mir, wenn ich es nicht tue, werde ich heute Abend sterben. Also, geht ins Dorf und erzählt allen, dass meine Schatzkammer heute geöffnet sein wird. Jeder kann kommen und sich nehmen, was er will. Los, jetzt! Und ja, falls nötig, selbst wenn ich versuche, euch aufzuhalten, schlagt mich mit einem Stock und bringt mich weg. Denn denkt daran, wenn ich mein Vermögen nicht teile, werde ich sterben. Wie ihr wünscht, Sir. Also gingen die Diener ins Dorf hinaus und überbrachten die Botschaft ihres Herrn. Bald drängte sich das ganze Dorf in Richards Haus und nahm Diamanten, Gold und Geld aus der Schatzkammer. Am Mittag, als Richard zum Mittagessen nach Hause kam, bekam er den Schock seines Lebens. Hey, wie kannst du es wagen? Raus aus meiner Schatzkammer! Diener, verjagt sie! Diebe, kommt zurück! Er treibt die Leute weg! Dann müssen wir ihn mit einem Stock schlagen. Wie können wir das tun? Er ist unser Meister! Weißt du nicht mehr, was er heute Morgen gesagt hat? Wir müssen ihn schlagen und vertreiben. Und so wurde der arme Richard von seinen eigenen Dienern aus seinem eigenen Haus vertrieben. Er ging an den Hof des Königs und erzählte seine Geschichte. Das ganze Dorf hat mich bestohlen, Eure Hoheit. Aber du selbst hattest sie gebeten, zu kommen und dein Vermögen zu teilen. Es gibt Augenzeugen dafür. Ich war den ganzen Morgen auf der Arbeitsseite. Bist du der echte Richard? Wer ist das? Er ist ein Betrüger, ein Betrüger! Es ist unmöglich, den Unterschied zu erkennen. Aber wenn ich mich entscheiden würde, warum sollte ich dann nicht einem Mann glauben, der seinen Reichtum teilt, statt einem, der so geizig ist, dass er seine eigene Familie verhungern lässt? Eure Hoheit, wollt ihr mich ins Gefängnis stecken? Vielleicht. Eure Hoheit, nicht! Er sagt die Wahrheit! Er ist der echte Richard! Ich bin ein Engel und ich tat dies nur, um ihm eine Lektion zu erteilen. Verhaftet ihn, Eure Hoheit. Er wollte mir mein Vermögen stehlen. Eure Hoheit, als seine Frau gehört sein Vermögen auch mir. Und ich stimme zu, dass mein Mann in der Tat ein schrecklicher Geizhals ist. Der freundliche Engel hat nichts Falsches getan, als er versuchte, ihn zu bestrafen. Verstehst du nun, Richard? Was nützt es, an Reichtum festzuhalten, wenn Menschen, die dir am nächsten sind, so verärgert sind und von deinem Geiz verletzt worden sind? Du hast keine Freunde und auch deine Familie wird es nicht für ungerecht halten, wenn ich dich ins Gefängnis schicke. Ist das die Art von Leben, die du willst? Nein, Eure Hoheit. Es tut mir leid, ich erkenne jetzt meine Torheit. Sehr gut. Ich gebe dir eine letzte Chance, dich zu bessern. Danke, Eure Hoheit. Als Feier für meinen Mann, der sich um seine Besserung kümmert, kündige ich ein Bankett für alle in unserem Dorf an. In Ordnung. Gut.